damit kommen wir zum Schlusswort. Wir hatten vereinbart, dass jeder von Ihnen ein Schlussstatement von etwa einer Minute Länge abgeben darf. Und wir haben auch vereinbart, dass das erste Schlussstatement Renke Bruhn halten darf. Herr Pritlove hat mal bei anderer Gelegenheit über uns gesagt, als er gefragt wurde, was er an uns schätzt, die Standhaftigkeit bei Gegenwind. Das hat mich berührt, weil es ehrlich war und nicht vergiftet. Gegenwind haben wir immer wieder gespürt, auch jetzt. Aber spüren wir nicht alle den Wind der Veränderung, der uns ins Gesicht bläst? In solchen Momenten brauchen wir Standhaftigkeit, Verlässlichkeit und einen inneren Kompass. Und das ist mein Angebot. Das ist das Angebot des Anycasts. Stabilität und Verlässlichkeit in schwierigen Zeiten. Das hat uns geprägt von Ralf Stockmann über Dr. Kai Kubasta bis zu Claudia Krell. Das Team Anycast will Stabilität sichern. Klicken Sie auf Abonnieren. Einen schönen Abend. Tschüss. Ja. Den einzigen Fachpodcast. Hier ist der Anycast mit der Jubiläumsausgabe, Folge Nummer 110, die große Polizeiausgabe. Na, guck mal einer an. Ta-tü-ta-ta. Aus Berlin, also Pankow und Friedrichshain mit Dennis. Hallo. Und Renke. Danke, hallo. Dennis, wir waren doch schon dabei, dass das 90er-Comeback schon da ist, ne? Ja. Und aber 80er sind ja immer noch kultig. Leider. Und benutzt dieses komische K-Wort bitte nicht mehr. Und Ku Klux Klan, meinst ja, du? Ja, genau. Ja. Und 2000er kommen jetzt auch. Ich habe aber noch einen alten Feinschmecker rausgesucht, Dennis. Hallo! 110! Die Waldmeister sind da. Die große Polizeiausgabe. Endlich ist es soweit. Es gibt ja so komische Nerd-Podcasts, die feiern dann immer so die Ausgaben, die so Zweierpotenzen sind oder so. Machen wir nicht. Haben wir nicht nötig. Völliger Quatsch. Wir machen die wichtigen Nummern. Ne? 110, ihr könnt euch vorstellen, 112 und vor allem hier richtig Sahnestück an Episode wird die 115. Da hat Dennis schon ein großes Interview vorbereitet. 115, was, wofür steht da 115? Die Behörden-Hotline. Ist das nicht 116? Nee, das ist 117, 116 ist Arzt. Das ist, ja. Da dauert es so ein bisschen. Wenn wir über 100.000 Episoden gemacht haben, dann rufen wir auch mal bei der Kassenärztlichen Vereinigung an. Apropos, hier 110, du kennst doch diese berühmten Listen, wie viel kostet was eine Beleidigung eines Beamten oder einer Beamtin? Ja, da kannst du gleich weitermachen. Ich muss erstmal was einstreuen. Weil es so eine besondere Episode ist, ja, heute, haben wir heute zum ersten Mal und wahrscheinlich auch einzigen Mal einen ganz besonderen Service für euch. Das ist die 110-Episode. Das bedeutet, wir bieten euch einen zusätzlichen Service, den ihr nutzen könnt, wenn ihr wollt. Ja, so wie auch die Polizei ja unter dem Notruf einen Service bietet, den ihr annehmen könnt, wenn ihr möchtet. Ihr könnt diese ganze Folge hören, untermalt von Sirenen deutscher Polizeiwagen. Wir spielen die ganze Zeit, also wie so eine Art Bett an Sirenen und da hört ihr unseren Podcast. Läuft einfach die ganze Zeit im Hintergrund. Wenn ihr das haben wollt, zweite Folge packen wir auch mit in den Feed. Tun wir ja? Das wirklich in den Feed? Ja, es gibt einmal ohne Sirene und einmal mit Sirene. Das wird wieder böse Mails geben, weil die Leute das nicht raffen. Dennis, ist es mir egal? Ja. Denn, worauf kommt's an? Du kriegst die Mails nicht, ich. Nee, Hauptsache ist was im Feed am Freitag. Das ist das Wichtige. Deshalb steht jetzt bei Apple Podcast. Deshalb steht bei Apple Podcast jetzt nämlich auch schon, dass da Weekly was kommt. Das ist eine Lüge. Nee, es ist keine Lüge, Herr Mohrhardt. Im Übrigen an dieser Stelle vielen Dank für die ganzen Rezensionen und Sternchen. Da sind wir immerhin nach wie vor, hilft uns das sehr viel weiter, wenn ihr es macht. Rezensiert uns, hier benennt uns, also verkündet uns euren Freunden, wie das Evangelium des hier Tons. Und bewertet uns online bei solchen Dingern. Ihr müsst auch, ihr müsst es auch nicht immer 5 Sterne geben oder so. Ihr dürft schon eure echte eigene Meinung sagen. Interaktion ist aber wichtig. Hashtag, Herr Mohrhardt? Anycast, Any110. SEO. SEO. SEO. Darunter erreicht ihr uns auch nachts. Nein. So, und jetzt kannst du mit den Listen weitermachen. Also, vielen Dank für die Bewertung, macht das weiter. Wenn ihr uns folgen wollt auf Twitter, @anycast übrigens. Und Instagram haben wir auch, anycast.podcast, benutzen wir aber nicht. Bist du fertig? Ja. Ja. Dachte ich. Willst du noch Patreon ansagen oder Steady oder so? Haben wir nicht. Haben wir nicht. Aber dafür haben wir ja Werbekunden. Ja. Weißt du, rate mal, wie viel könnte denn so ein den Scheibenwischer zeigen? Wie viel kostet das? Und wenn du mir jetzt sagst, dass Geldbußen Geldauflagen vom Einkommen des Verurteilten. Moment, jetzt bringst du schon wieder ganz viel durcheinander. Also Geldbußen gibt es ja erstmal nur für Ordnungswidrigkeiten. Geldstrafen, Herr Jurist. So. Und genau, so ist es nämlich. Geldstrafen darf, und das sind Tagessätze, weil die einkommensabhängig sind. Ja. Das heißt, der Tagessatz, das ist die, weil das ist quasi ein Tagessatz ist an Geldstrafe ist äquivalent zu einem Tag Freiheitsentzug. Ja. Und unter einer gewissen Zahl von Tagen Freiheitsentzug macht man immer eine Geldstrafe draus. Unter 90 muss es so sein, unter 180 kann es so sein. Ja, und wie viel kostet denn über 100, den über 180 gibt es halt dann 6 Monate Freiheits. Was denn? Den Scheibenwischer. Es gibt auch noch Geldauflagen übrigens. Die kann man im Rahmen zum Beispiel von Bewährungsbeschlüssen kann man noch so eine Geldauflage mit reinballern. Oder aber, wenn man ein Verfahren einstellt, teilweise auch nur, kann man auch sagen, dann gibt es hier eine Geldauflage, muss gezahlt werden. Die CDU-Option. Die FDP-Option. Kennst du noch Christian Döring, ehemaliger Generalsekretär der Freien Demokratischen Partei? Der hat mal Fahrerflucht begangen. Und der hatte nur eine Geldauflage, weiß nicht, an irgendeinen Verein für Verkehrssicherung. Nee, Freispruch. Kann man nachlesen, habe ich mit ihm auf Twitter, haben wir uns ausgetauscht. Er hat mir gesagt, Freispruch ist Freispruch. Ist natürlich nicht korrekt. Ich habe ihn dann belehrt, wie es meine Art ist. Ihn aber darauf hingewiesen, dass ihm das auch sicherlich sein Anwalt schon erklärt hat. So. Du warst aber dabei, abzufragen, was der Scheibenwischer kostet. Ja. Ja. Kann ich dir ziemlich genau sogar sagen. Also, wobei, Moment. Man muss schon ein bisschen differenzieren. Es gibt ja, viele verschiedene Arten, will ich mal sagen, die man so anbringen kann. Ne? Was? Verschiedene Scheibenwischer? Ja, genau. Aber in der Regel würde ich so sagen, um die 20 Euro ein Set. Von Bosch, die guten ist. Ach so. Ein Tausender kostet's. Also du meinst jetzt das mit der Hand vom Gesicht langfahren. Du meinst jetzt nicht den Scheibenwischer. Ja. Mhm. Verstehe. Aber wo hast du, okay, alles klar, gut, ich hätte jetzt 500 gesagt. Ich spiele das Spiel einfach mal mit. Ja, was glaubst du, was ist teurer? Ja. Alte Sau oder dumme Kuh? Ich persönlich würde sagen, also es ist ja, in beiden sind ja zwei Beleidigungen drin, ne? Ja. Das erste ist Kuh oder Schwein, also Sau, das ist halt so, du bist ein Tier. Richtig. Und dann steckt da auch noch drin alt, ne, das ist eine Altersdiskriminierung auf jeden Fall. Und dumm, nicht klug, aber ich würde sagen, dumme Kuh, weil da auch noch immer so ein Stück Sexismus, so ein Hauch wie so ein, keine Ahnung, wie so, ich habe ein knoblauchlastiges Mittagessen gehabt. Und dann ist da immer noch so ein Hauch Knoblauch, noch auch abends beim Sprechen, kann man dann riechen. Du hast mit dem Sexismus wahrscheinlich recht, nur falsch rum. Die alte Sau hat 2.500 gekostet und dumme Kuh 300. Ich kenne Leute, die würden sagen, das ist schlimm genug, dass man Kühe als dumm bezeichnet. Kühe sind nämlich sehr klug. Aber Sauen sind klüger. Ja. Glaube ich. Und der hast du noch mehr? Na, zum Abschluss noch das sagen ja Leute, das ist so eine Frage vom Erstsemester. Am liebsten würde ich jetzt Arschloch zu dir sagen. Wie viel kostet das wohl? Arschloch ist schon nicht ohne. Und das dürfte auch. Aber es ist ja eine indirekte Beleidigung. Ja, das ist aber natürlich Quatsch, ne? Du musst ja immer gucken. Das ist ja genauso wie dieser alte Witz. Ich trage ein T-Shirt, auf dem steht ACAB. Kennst du das? ACAB? Ja, das ist All Cats Are Beautiful. Nee. Wofür steht ACAB? Du verfolgst Twitter nicht mehr. Irgendwas ist mit dir kaputt. Das steht natürlich für Annalena Charlotte Alma Baerbock. Ach, das stimmt, ja. Das ist aber, das ist auch fake, der Name. Also, wahrscheinlich ist der Name echt, aber fühlt sich so fakeig an. Das ist so wie Gutenbergs 20 Vornamen, die in die Wikipedia gerutscht sind. Also, ich finde schon schlimm genug, dass man Annalena zusammenschreibt. Das ist so, weiß ich nicht. Also Annalena zusammenschreiben ist wie so ein Doppelnachname, aber nicht durch Heirat, sondern durch Vererben. Ich wollte gerade sagen, durch Heirat würdest du ja wahrscheinlich. Psst, Dennis, darüber sprechen wir nicht. Sondern durch Vererben. Kennst du die immer so vererben? Das sind immer so bürgerliche meistens. Die haben so einen Doppelnachnamen. Irks. Der vererbt wird. Darf man Doppelnamen vererben? Ja, kommen wir jetzt vom Hölzchen auf Stöckchen. Theoretisch und kommt drauf an, aber dann musst du auch und so. Okay. Wenn du darfst halt, dürfen sich keine Namensketten bilden, das ist wichtig. Wenn du so einen hast, dann kannst du damit keinen Doppelnamen, das darf nicht zum Dreifachnamen werden. Kurzfassung. Warum eigentlich? Warum gibt es da ein Zeichenlimit? Egal, anderes Thema. Ja, Rechtssicherheit und so, und du musst irgendwie nach außen hin erkennbar sein können, bla bla bla. Okay. Also, wenn du das T-Shirt jetzt mit hier ACAB trägst, ja, ist nicht so schlimm. Wenn du aber zu einem Polizisten gehst und sagst, ey, guck mal hier, dann sagt er, hey, ich will doch gar nicht grün, du diskriminierst mich, und dann Geldstrafe. Ja. Also es kommt drauf an, ob diese Beleidigung sozusagen hinreichend individualisiert ist auf jemanden Bestimmtes und dann sozusagen der auch entgegengebracht und ob dies als Beleidigung verstehen könnte, hätte, tun wollen, so. Also es kommt immer, bei Beleidigung kommt es halt immer sehr auf die Umstände an, will ich damit sagen. Und ich würde dich jetzt anschauen, ist natürlich eine Beleidigung, ist natürlich klar, ist nicht so viel wie ein echtes Arschloch, kann man vielleicht ein paar Abstriche machen, aber ein Arschloch ist nicht billig, da würde ich aber auch schon mal so um die 1000 Euro schätzen. Ja, 1600. Ja, genau. Ja. Arschloch ist echt teuer. So, das ist so viel zum Thema Beamtenbeleidigung. Die es auch gar nicht gibt. Die es nicht gibt? Nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Es gibt die Beleidigung. So, ist aber nur halt, die meisten Polizeibeamtinnen haben, weiß nicht, den Anzeigenblock schon direkt in der Hand und das ist sehr schnell geschrieben. Nochmal ganz kurz zurück zu Annalena Charlotte Alma Baerbock. Wir werden auch später nochmal auf sie kommen, denke ich, wenn wir über das Triell reden werden, Dennis. Weißt du, wo die Dame geboren ist? Oh. Also Westdeutschland? Stopp. Ja. Stopp. Nicht Google, Google-Verbot. Nee, ich google auch nicht. Okay. Ich versuche zu raten. Also stopp mal. Nein. Nee. Ich sag was ganz anderes. Ich mach es ein bisschen anders. Ich sag dir jetzt mal ganz kurz einfach nur die Geburtsorte der Kanzlerkandidaten. Und ich soll zuordnen? Oh Gott. Und du sollst mir sagen, wen du nach Geburtsort wählen würdest, wenn es nur danach ginge. Nach Geburtsort? Ja. Aachen, Hannover, Osnabrück. Aachen definitiv nicht, das ist mir zu weit weg. Ich weiß, wer da geboren ist. So viel habe ich mitbekommen schon aus der Welt. Aber Hannover oder Osnabrück, das ist beides Niedersachsen, das ist beides nicht gut. Und wir hatten schon zu viele Niedersachsen, ehrlich gesagt, als Bundeskanzlerin. Doch nur einen, dachte ich. Das reicht ja. vor allem, wenn jetzt, also, der Worst Case ist ja, wenn jetzt nach 16 Jahren... Jetzt hast du auch noch Wurst gesagt, denn jetzt werden aber langsam die Gerd Schröder Referenzen zu deutlich. Wenn jetzt nach 16 Jahren Kanzlerschaft plötzlich ein Rechtssozialdemokrat wieder Kanzler wird, bin ich mir nicht sicher, ob nicht 98 ist. So. Aber welche Stadt wählst du denn jetzt? Hannover. Ja, dann ist es Annalena Charlotte Alma oder so. Ja. Baerbock. Olaf Scholz in Osnabrück geboren, wusste ich gar nicht. Habe ich jetzt auch gerade erst gelernt. Ich hätte ihn auch eher so NRWiger vermutet. Wir können jetzt auch mal, pass mal auf, wir machen es mal so. Ich sag dir mal die Nachnamen der Ehepartner. Und dann sagst du mal, wen du davon wählen würdest. Natürlich haben deren Ehepartner eigenen Nachnamen. Das sind ja progressive Nasen. Und zwar gibt's dann einmal für dich zur Auswahl Ernst, Hohlefleisch oder Laschet. Also. Ich sag aber nicht, wer mit wem verheiratet ist. Also, wenn wir schon in Niedersachsen sind, dann bitte Hohlefleisch. Du bist gut vorbereitet. Ich glaube, du weißt, dass Britta Ernst die Frau von Olaf Scholz ist und willst ihn einfach nicht wählen. nee, das wusste ich nicht. Also ich habe das vermutet, aber ich wusste, dass der Mann von Annalena Baerbock Hohlefleisch heißt. Weil den Gag habe ich jetzt, glaube ich, schon 7-mal auf Twitter gelesen. Ja, schade. Ja. Das habe ich gerade tatsächlich zum ersten Mal erst gesehen hier, als ich die mal kurz gegoogelt habe. So, und Olaf Scholz wählen. Olaf Scholz würde Ulla Schmidt heiraten und sie hieße dann Ulla Scholz und würde Außenministerin. Unter ihrem Gatten. Du, es reicht schon, dass es gerade nach Rot-Grün riecht im Raum. Ich hab richtig Bock auf Agenda 2030. So richtig Bock. Dennis, das wird, du verfolgst, du die fucking 90er kommen wieder. Es du kommt Rot-Grün. Wir starten einen Angriffskrieg noch gegen Jugoslawien oder so noch. Weil dann haben wir es komplett. Du musst aber mal sehen. Das wird nicht passieren. Du verfolgst die Nachrichten nicht. Denn die Union kommt zurück. Die Union ist nämlich die letzte Bastion. Die Union ist die letzte Brandmauer zwischen Demokratie und kommunistischer Gewaltherrschaft unter Olaf Scholz. Ja, wir haben ja letztens gelernt, und ich möchte mich dem Vorwurf wehren, dass ich die Bild-Zeitung lese. Was ich mache ist, du liest die Bild-Zeitung, du schickst mir was Lustiges per iMessage und ich bin so kackdreist, das direkt zu vertwittern und als meinen Witz auszugeben. Aber es ist ja kein Witz, es ist ja echt. Und dann musst du es jetzt aber auch sagen, ja, natürlich. Was ich dir geschickt habe. Und zwar ging es um einen wilden sorry. Es ging um Spoiler. Es ging um. Der Knabe hier, der Helmut, wie heißt er denn mit? Aber es ist der, das ist so ein, der war Leiter der Stasi-Gedenkstätte und ist so. Also Erika Steinbach in männlich, nur halt nicht vertrieben gewesen. Aber halt diese Gattung von so DDR-Bürgerrechtlerin, die eigentlich nichts mit liberal zu tun hatte, sondern die hat einfach nie Bock auf Sozialismus und das ist eigentlich in Wahrheit konservative oder rechtskonservative Nasen. Hubertus Knabe. Richtig. Der ist rausgeflogen, weil sein Stellvertretender, sag ich mal so, keinen guten Umgang mit seinen Mitarbeiterinnen hatte. Und das war jetzt explizit. Kommt aber aus dem Westen. Ne? Seine Eltern sind schon sind sozusagen im Jahr seiner Geburt geflohen. Ach so. Mekka-Wessi, ey. Und der hatte jetzt auf bei der Bild verkündet, warum ja Olaf Scholz selbstverständlich keine Koalition mit der Partei Die Linke ausschließen könne, weil er schon als stellvertretender Juso-Vorsitzender irgendwann in den 80ern, es ist sehr weit her, mit FDJ-Funktionären in einer Sauna war. Ja. Und ich habe versucht, das hinterher zu googeln, der Story, und die stammt tatsächlich aus einem Buch, das irgendwie 120 Euro kostet, ist irgendwie so eine 1000-seitige Sammlung zum Thema Jungdemokratinnen. Und da sind da so einzelne Geschichten drin. Und tatsächlich, wenn man das googelt, dann gibt es die Story tatsächlich, also zumindest gibt es einen Zeitzeugen. Aber das ist ja witzig. Jungdemokraten waren ja seinerzeit Jugendverband der FDP. Kann man sich gar nicht vorstellen. Ja. Denn das waren halt tatsächlich, im Gegensatz zu den Julis, wirkliche Demokraten. Und nicht solche komischen hier Brechtkins und so Rechtsausleger. Kryptofaschisten ist, glaube ich, der Fachbegriff. Ja, und Versager. Und Versager, ja. Und die sind aber irgendwann mal, das gibt es wohl heute noch, aber es ist so eine Splittervereinigung. Die FDP hat ihre Jugendorga halt mal rausgekickt oder sie sind gegangen? Nee, gibt's nicht mehr. Hat sich aufgelöst, vor kurzem. Ah, okay, krass. Und dann kam bis die 82 als Jugendverband, ja. Ne? Bis die Union und die FDP die geistig-moralische Wende eingeleitet haben. Ja. Dann kam halt ein gewisser Guido Westerwelle und hat die Julis mitgegründet. Geil, oder? Ja, jetzt ist halt, über Tote macht man keine Witze, Dennis. Es gibt auch Grenzen, die wir haben. Warte mal, habe ich eine Mute-Taste? Nee, habe ich hier auf die Schnelle nicht. Sonst hätte ich vielleicht nochmal was für die Kunst ausprobieren können. Ich kann dir auch Schnittmarke setzen. wir machen es mal anders. Ich fahr einfach mal kurz den Rechner runter. Ja? Dann mache ich was Ungehöriges und dann fahre ich ihn wieder hoch und dann bin ich wieder da. Okay, mach mal. Ja? Machen wir. Gut, dass das keiner gehört hat. Ja. So, wir waren aber eigentlich waren wir so langsam im Einfaden ins Triell, oder? Ja, reden wir über das Triell. Die Umstände sollten klar sein, aber vergangenen Sonntag hat Radio Television Luxemburg eingeladen nach Berlin-Adlershof. Zu einem Triell. Dieses Wort gab es wohl schon vorher, war aber... Alles Lüge, glaube ich nicht. War aber zu Recht quasi 300 Jahre lang in Vergessenheit geraten. Und es sah ja lange nach einem Duell aus zwischen Baerbock und Laschet und dann hat Olaf Scholz nichts getan und hat einfach abgewartet und dann ist es ein Triell geworden. Und dann traten sie jetzt an mit Peter Klöppel und, bin den Namen schlecht. Sie kam von der ARD. Der RTL macht jetzt eine Informationsoffensive, deswegen auch dieses Triell und die Jan Hofer Show irgendwie 23 Uhr jeden Tag, die sehr, sehr schlecht ist. Also Jan Hofer. Hast du das schon mal gesehen? Ja, Jan Hofer kann nicht moderieren. Er ist richtig holzig, steif, klammert sich an, also man merkt förmlich, wie er sich an seinen Moderationskarten festhält und die Sendung selber ist halt auch, hat so eine Mischung aus Nachtjournal, exklusiv und am Ende hat man noch so einen Satirebeitrag, weil muss ja irgendwas sein halt, furchtbar. Das klingt wirklich komisch, aber ich meine, hat er auch Nachrichten vorgelesen, warum sollte er es moderieren können? Das sind zwei gänzlich ich lese ja auch keine Nachrichten vor. Oder moderiere. Das stimmt. Nee, jedenfalls Triell und oh Gott, also was mich am meisten, glaube ich, geärgert hat, also wir können gleich noch über die Kandidatin sprechen, aber am meisten haben mich einfach die Fragenauswahl, also ich hatte immer das Gefühl, das ist, dass Nikolaus Blome, der seit neuestem Politikchef ist, Informationsoffensive, zwinker, zwinker, da halt so rechtspopulistischen Topf gegraben hat. Also es ging halt um Gendern, Nikolaus Blome ist jetzt Politikchef bei RTL NTV. Was, echt? Ja, seit drei oder Monaten. Ach, dann hat der jetzt nur noch eine Kolumne beim Spiegel oder was? Ah, okay. Den erträgt ja keiner. Der wird ja überall rausgeworfen. Also mal schauen, wie lange der da jetzt aushält, aber, oder die anderen aushalten mit ihm. Ja gut, ich meine, aber der muss ja auch nur auf 10 Jahre, dann ist er halt auch, auf Rente, ne? Ja, also Vorratsdatenspeicherung, Gender, Videoüberwachung, aber den nehme ich lustigerweise, würde ich nicht sagen, dass der Rechtspopulist ist. ich glaube, er kokettiert damit aus so einer Außenseiterposition. Also er versucht halt damit, einem vermeintlichen linken Mainstream so ein bisschen Feuer um den Namen zu hauen. Genau, das habe ich, den Eindruck habe ich. Ansonsten halt, also ich teile selten seine Meinung, aber ansonsten habe ich den zumindest immer irgendwie als halbwegs redlichen Diskussionsgegner so wahrgenommen. Der hat ja auch lange Zeit hier mit Augstein, dieses Format da auf Phoenix gemacht, Augstein und Blome. Ja, falls du kennst. Also ich nehme es ihm ja auch ab und für eine Kolumne ist diese Art ja auch okay, aber ich hatte aber halt irgendwie so für so ein Triell würde ich mal die Fragen vielleicht so ein bisschen, also ich fand sie also zu einseitig. Also es hat, man hatte immer ein bisschen den Eindruck. Genau, es ging viel um Schrott, ne? Es ging viel um Gendern. Ja. So. Man muss, glaube ich, unterscheiden zwischen Themen, die Leute anzünden. Ja. Und zwischen Themen, die Leute wichtig finden. Richtig. Das ist, glaube ich, nicht immer das Gleiche. Ja. Also ich glaube, so wie benutzen wir Sprache und Gendern in Anführungsstrichen, das erhitzt die Gemüter schnell, das ist aber vielen Leuten einfach scheißegal. Richtig. Vor allem ist das Triell auch die richtige Runde dafür. Also. Genau. Auf der anderen Seite gibt es so Sachen wie Bildung. Ja. Das ist sehr, sehr vielen Leuten sehr wichtig. Aber das erhitzt nicht so richtig die Gemüter, sondern da wird eher sachlich drüber diskutiert. Ja. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass der RTL Krawall schnüren wollte, weil Peter Klöppels Nachfragen auch immer so ein, ja, aber was kostet das jetzt? Wie viel muss jetzt der Bürger bezahlen? Dümmste Frage, ja. die ich fand, war, diese, was setzen Sie als erstes um für den Klimaschutz? Ja. Und dann der Nachsatz. Und was verbieten Sie als erstes? Och, diese Verbotsgiole. Und das ist so ein plumper Plump. Plumper Plump, Plump, Plump, Plump. Und ich finde, haben alle drei Kandidaten abgeschissen. Also es passte nicht. Ich meine, Laschet war es egal. Und Scholz hatte versucht, so ein bisschen da über den Dingen zu schweben. Deshalb wäre es für seine Rolle nicht gut gewesen. Aber Annalena Baerbock hätte es auch in ihrer Rolle gut tun können, nämlich das aufgreifen können und erklären, was da gerade passiert. Ja. Was die gerade machen damit. Und dass sie versuchen, Klimapolitik gleichzusetzen mit bescheuerten, unsinnigen Verboten. Und das ist völliger Quatsch. Das ist nämlich einfach nicht so. Und das impliziert diese Frage einfach. Und das hätte man aufzeigen können. Das finde ich ein bisschen schade. Da gab es vielfach solche Sachen. Die sind aber nicht so richtig, da haben die Kandidaten zu sehr ihre Agenda verfolgt und sind zu wenig darauf eingegangen, das zu entzaubern. Das hätten sie, glaube ich, gut machen können und damit auch den einen oder anderen Punkt sammeln können, bin ich zumindest der Überzeugung. Und ja, es fing auch schon mit dieser komischen Frage, warum kann der andere das nicht? So, wo du schon weißt, da wird keiner was sagen, weil das macht man nicht. Eben. So, dann hast du aber halt irgendwie jetzt 5 Minuten verbraten für ein, ja, aber eigentlich bin, also ich rede nicht gerne über andere, sondern über mich, dreimal. So, toll. Und ja, obwohl, aber gab es die Situation, da hat Olaf Scholz irgendwie gesagt, ich finde nicht, dass es hier irgendwie so die Art und Weise ist, wie wir hier solche Diskussionen führen sollten oder wie wir hier irgendwie Wahlkampf führen sollten oder so. Das fand ich schon für seine Verhältnisse, hat er das relativ cool abtropfen lassen. Ja. Und ich fand, das war vielleicht so ein Ansatz, wie man hätte mit den Fragen umgehen können. Aber er hat es natürlich auch nicht durchgezogen, weil, ist ja klar. Ja, also gesagt, sonst, ja, es ist halt, also ich hoffe auf die nächsten beiden Triels. Wir erleben noch ein öffentlich-rechtliches und ein privatwirtschaftliches. Helmut Kohl sei Dank. ARD, ZDF und dann kommt nochmal ProSieben Sat.1. Genau, ProSiebenSat.1 wird da moderieren das zusammen hier Rosin. Wie heißt der nochmal mit Vornamen? Volker Rosin? Nein, nicht Frank Rosin. Volker ist der Sänger. Frank Rosin und Jumbo Schreiner. Und da gibt es dann auch, je nachdem, welche Antworten gegeben werden, gibt es dann so bestimmte Chili-Sorten in das Essen, das Frank Rosin auftischt. Ist mal eine neue Idee, kann man nichts gegen sagen. Vor allem gibt es Punkte in Form von Essen. Also es gibt dann so Brathähnchen. Genau, die müssen dann, genau. 5 von 6 Brathähnchen. Ist dann sowas wie The Taste Election Edition. Ja. Die andere Sache ist natürlich, haben solche Trails überhaupt eine Auswirkung auf irgendwas? Haben sie das? Keine Ahnung. Diese Forza-Blitz-Umfrage wirkte so ein bisschen wie, ja, also das wussten wir schon vorher. Es gibt ja einen Podcast, der uns sehr stark nacheifert. Ich weiß nicht, ob du den kennst, schon mal gehört. Die Lage der Nation? Ja, schon mal vorbeigescrollt. Ist im Prinzip so ein Anycast-Abklatsch, kann man sagen. Sehr, auch sehr, sehr plump und sehr billig gemacht, überhaupt keine guten Witze drin eigentlich. Aber ja, versuchen so ein bisschen sich an uns zu orientieren. Die hatten aber, muss man auch mal sagen, eine ganz gute Analyse da drin. Inhaltlich wird man da keine Leute überzeugen können, aber man kriegt ein Gefühl dafür, wie die Kandidaten ticken und wie die so drauf sind. Und man kann erfühlen, ob die einem sympathisch sind oder nicht. Dafür taugt das, glaube ich, echt gut. Ja, da ist die spannende Frage, ob dann Armin Laschet's, oh, also war es Aggressivität, war es Direktheit, war es Passiv-Aggressivheit, also ist es, oder war es einfach nur forsch? Nee, ich suche ein noch anderes Adjektiv, was negativ ist. Dennis, sein Vater war Bergmann. Oh, ja, kennst du dieses Foto, wo er irgendwie diesen letzten Dennis, den letzten das ist Bergbau. Nicht nur ein Foto. Das sind Hunderte. Ist nicht nur ein Foto, ja. Ist, wo er irgendwie den letzten Bergbau in NRW zumacht und um ihn herum sind halt so Kumpels und er hat sich auch als Kumpel verkleidet. Alle diese Kumpel, halt weiße Anzüge, sauber alles, nur Armin Laschet hat aus irgendeinem Grund Kohlestaub im Gesicht. Ja. Wo kommt der wohl her? Aus seinen Händen. Aus seinen Händen. Hat er wieder im Sandkasten gewühlt, gebuddelt. Ja, da gibt's viele Fotos von. Es ist ganz, ganz schrecklich. Aber er hat was sehr Schönes gesagt. Er hat gesagt, ich sage, lass die Tassen im Schrank. Es gab so viele schräge Bilder von ihm und dieses Schlusswort, ne? Was sagst du? Sag mal was zu dem Schluss. Was ist deine, wenn du alle drei Schlusswörter jetzt bewerten müsstest? Was sind deine Eindrücke da? Na, Olaf Scholz hat eigentlich mehr oder weniger jetzt die Agenda, also hat sein Plan ist es einfach so zu tun, als sei er Angela Merkel und die bisher Angela Merkel gewählt haben, zur SPD zu holen. Was ja scheinbar umfragemäßig funktioniert. Die Leute, ich glaube, wir haben das schon mal vor 3 Millionen Anycast gesagt, wenn die Leute raffen, dass Angela Merkel nicht mehr antritt, also auch wirklich realisieren, da ist da Bewegung im System. Und Armin Laschet ist nicht Angela Merkel. Und Olaf Scholz hat das korrekterweise erkannt und sagt jetzt einfach, hey, ich habe schon bisher stabile Politik gemacht und ich habe noch ein bisschen was vor und Stabilität kann ich auch noch bieten, also machen wir es weiter bisher, aber ich bin vertraut, sie kennen mich und dann Raute, ja. So. Genau. Annalena Baerbock war auch auf eine ältere Zielgruppe, ich meine, hatte sie was mit, sie hat doch was gesagt, sagt dem Motto, für die Kinder und so. Das fand ich einen interessanten Weg. Das war ja auch schon dieser grüne Werbespot, wo gesungen wurde, der ja primär im ARD-Vorabendprogramm ausgestrahlt wurde, abseits von Twitter. Und wenn er niemals auf Twitter gepostet wäre, hätte das Twitter auch niemals mitbekommen, dass der im ARD-Vorabendprogramm lief und gesungen wurde. Ich glaube, die Grünen wissen, dass sie zumindest bei den jungen Menschen ein einigermaßen sicheres Boot haben. Mhm. Und die peilen gerade eine ältere Zielgruppe an. Und das war auch dieses wieder. Das war so ein, ey, Oma, Opa oder Eltern, für die Kinder so ein bisschen Klimaschutz. Na, kriegen wir es hin? Vielleicht so ein bisschen weniger Egoismus? Na, kommt schon. Und das war, ich glaube, das ist die Strategie. Und sie werden, glaube ich, auch mehr noch sehen, dass so ein Beton auf, ey, lass mal der nächste Generation ist doch nicht komplett zu versauen. Und mit so konservativen Werten tatsächlich, um die Ecke zu kommen. Also konservativ im Sinne von Schöpfung erhalten, so könnte man es ein bisschen formulieren. Konservativ nicht im Sinne von Maskendeals und wissen schon. Und was sagst du zu Laschets Schlusswort? Hatte sich das darauf vorbereitet oder hatte sie das aktiv aus der Nase gezogen? Ich bin mir nicht sicher, weil die anderen beiden Statements waren relativ gut getimed. Die waren mehrfach einstudiert. Punkt. Ja. Die haben sie einfach bis aufs wahrscheinlich einfach dutzendfach geübt, trainiert, eingeprägt. Bei Armin Laschet hatte ich den Eindruck, Er hatte was scheinbar im Kopf, hat aber, glaube ich, die Hälfte vergessen, hat sich verhabbelt, weil einerseits er hat deutlich die Zeit überzogen. Und ich glaube, der hat sich da irgendwie. Ja, und was wollte er uns sagen? Das ist sehr ungewöhnlich. Genau, was wollte er uns sagen? Das ist eine gute Frage. Aber einerseits hat er klar gemacht in diesem Triell, dass er nicht Angela Merkel sei. Er hat zwar immer wieder gesagt, ja, die Angela Merkel war ja gut, aber Angela Merkel ist jetzt auch vorbei. Das ist auch die ganze Sache, also dieser Versuch, die Protestwählerinnen, die halt bei der AfD, also eine Anti-Merkel-Stimme bisher gegeben haben, ob es die gibt, keine Ahnung, aber in deren Denkweise zu holen. Und so vielleicht so die Grünen, so, aber einer, und dann sagt er halt so, so Wind of Change und so Gedöns, also es, ne? Aber dann auch Stabilität, Stabilität, Stabilität, Stabilität. Und vor allem hat er gesagt, ja, wir merken doch alle, wie uns der Wind der Veränderung ins Gesicht bläst, und ich kann übrigens hier standhaft bleiben. Ja. Der Wind der Veränderung kann blasen, wie er will, ich bleib einfach stehen, ich mach nix. Genau. Was ist das denn für eine Aussage? Das ist halt nicht konservativ, das ist rückwärtsgewandt. Nee, es ist einfach komplett, also ich muss mal ehrlich sagen, ich glaube, du hast recht, ich glaube, der hat irgendwie teilweise den Text vergessen, ja, oder so, und hat sich dann was zurecht improvisiert. Und ja, ich glaube auch, bestes Indiz dafür ist, dass er die Minute deutlich gerissen hat. Denn ja, was man eigentlich bei sowas macht, ist, man legt sich Stichpunkte zurecht. Und die, also einzelne Wörter, die man erwähnen will und die man im Kopf auswendig lernt, ja, und die einen so ein bisschen durch die Geschichte durchziehen, damit man nicht einfach so einen vorgefertigten Text auswendig lernt. Das klingt nämlich auch, wenn du nicht sehr gut bist, immer wie komplett auswendig gelernt, ja, wenn du das einfach so wieder vorträgst. Ein bisschen so wie Gedicht in der Schule. Deshalb merkt man sich so einzelne Wörter, die aber logisch sind, die auch eine Abfolge haben, mit der man eine Geschichte erzählen kann in dieser Minute. Ich fand die Statements alle drei durch die Bank schlecht. Keins davon war wirklich spot on und gut, muss ich echt sagen. Das war rhetorisch alles irgendwie hier vom Wertstoffhof gesammelt. Also die sind aber alle drei auch rhetorisch, also. Ja, aber gut, man kann sich halt auch Leute holen, die sowas können, ne? Ja, können das machen. Und ich sag dir, ohne Scheiß, gib mir eine Stunde Zeit und ich schreibe für alle drei Kandidaten. Also dann gib mir 3 Stunden, aber für jeden Kandidaten 1 Stunde, und ich mache für alle 3 bessere Statements, die besser auf die Person passen, die besser zum Programm passen. Überhaupt kein Thema. Mach für die Hälfte. Ich fand's optional. Ohne Rechnung. Nein, nicht für Olaf Scholz ohne Rechnung, sonst habe ich gleich die Finanzkontrolle Schwarzarbeit am Hals. Aber ohne Scheiß, ich fand's echt so plump, wirklich alles so plump. Ich denke dann immer so, wenn ich da sitze und sowas im Fernsehen Hochglanz ausproduziertes sehe, und da sind 3 Menschen, die möchten gerne Regierungschef in meinem Land werden oder Regierungschefin in meinem Land werden, und die machen sowas Schlechtes, von dem ich denke, das hätte ich besser hingekriegt, dann ist da irgendwas falsch, dann läuft da irgendwas nicht richtig, weil ich finde, die Menschen, die da sind, die sollten da auch richtig abliefern können. Gut, nun muss nicht jeder guter Politiker auch und auch eine gute Rhetorikerin sein und umgekehrt, klar. Aber das muss dann irgendwie schon ein bisschen besser passen. Ich fand die alle wahnsinnig schlecht. Laschet hat es total verschissen. Der hatte auch gar keine Aussage da drin. Das war wirklich das allerletzte. Das Einzige, was er sagen wollte, ist, mein Name ist Armin Laschet und das wird sich auch nicht ändern. Das, finde ich, ist die Quintessenz seines Vortrages. Ja. Aber es ist auch schon mehr oder weniger sein Wahlkampfmotto, oder? Ich bin Armin Laschet und nicht Kommunist. Das ist seine Aussage. Kann gut sein. Bei Olaf Scholz war ich... Ich fand den von Olaf Scholz, da schläft man nach 10 Sekunden schon ein. Der war den ganzen Abend ja relativ dröge, ja, weil er sich ja häufig auch so gibt, aber das war echt. Das ist aber auch mit Absicht, oder? Der letzte Satz hatte überhaupt keine Botschaft. Der letzte Satz war ja irgendwie so sinngemäß, naja, Sie können am 26. September Ihre Stimme abgeben und entscheiden damit über die Zukunft unseres Landes. Ja. Zeit aufgefüllt. Ach wirklich? Echt? Ja, danke für den Hinweis. So, das ist doch keine politische Botschaft. Das ist doch einfach nur erklärt. Ja, übrigens, wir haben jetzt Sonntag, morgen ist Montag. Ja, schönen Dank für die Information, lieber Olaf. Nehme ich zur Kenntnis. Aber ich fand seins noch am besten, muss ich sagen. Und ich werde dir auch gleich sagen, warum. Das von Baerbock war okay, wenn man die drei jetzt so vergleicht. Und du hast schon recht, irgendwie sollte die Zielgruppe, sollten andere Leute angesprochen werden als sonst, den Eindruck hatte ich auch. Aber was bei ihr nicht funktioniert hat, ist, und das hat nichts mit dem Vortrag zu tun, das wirkt sich aber auf den Vortrag aus, sie ist vors Pult getreten. Oh ja, das habe ich ganz verdrängt, ja. Genau, sie wollte sich öffnen, vors Pult treten, ist dabei aber nicht besonders elegant nach vorne gelaufen, hat den Tisch so ein bisschen berührt, es sah ein bisschen komisch aus, ein bisschen off war das. Und dann hatte sie Pech, dafür kann sie dann aber wieder nichts, dann hatte sie Pech, dass im Hintergrund, als sie da lang gelaufen ist, noch irgendjemand irgendwas gesagt hat, was von einem anderen Mikrofon aufgefangen wurde. Und das, und dieses Geräusch so, oder ja, oder was da jemand gesagt hat, kam so in dieses, ich geh mal hier ganz ungelenk am Tisch vorbei und stell mich da vor. Und dann muss die Kamera ja noch irgendwie nachjustieren oder so, weil das ja alles schön fest installiert ist für die Plätze da. Das wirkte so ungelenk, dass ich schon dachte, ja, scheiße. Das ist einfach Kacke nur. Und da muss man halt, braucht man erstmal 5 Sekunden, um das zu überleben, diesen audiovisuellen Eindruck, den man hatte. Und dann muss sie erst sozusagen aus diesem Tal herausschreiten. Irgendwas. Also da war der Vortrag schon schlecht, obwohl sie noch nicht angefangen hatte. Kann sie nur bedingt was für, war aber so. Der Vortrag war so mittelmäßig und offenbar für eine andere Zielgruppe, gebe ich dir ganz recht. Olaf Scholz, und das finde ich, hat's rausgerissen, das war der einzige der dreien, der ganz klare Punkte benannt hat, was er machen will. Mindestlohn 12 Euro, hat er gesagt. Das ist aber auch die Strategie der Plakate tatsächlich. Genau, hat sonst keiner gesagt. Ja. Da hat sich Armin Laschet nicht hingestellt und hat gesagt, Steuersenkung für Familien. Hätte auch machen können. Könnte man sogar sagen, stimmt sogar. Die wollen ja die Steuern für alle senken. Vor allem ganz dicke für reiche Leute. Richtig. Da gibt's auch Familien. Steuersenkung für Familien, hätte er sagen können, wäre keine Lüge gewesen. Hat aber nicht. Er hat irgendwas von Wind ins Gesicht blasen gefaselt, der Volltrottel. Olaf Scholz hat gesagt, Mindestlohn 12 Euro und hat so ein paar andere Dinge. Das war der einzige und deshalb war der Vortrag der beste, obwohl er zum Einschlafen war. Das ist in der Tat, weil du es gerade ansprichst. Alle Parteien, bis auf die SPD, haben halt so die allgemeinen, ja, Feelgood-Sprüche oder halt Frieden mit Russland und China. Ja, das flog heute über Berlin. Aber nee, die SPD hat tatsächlich aus irgendeinem obskuren Grund. Vorgestern, Dennis. Vorgestern. Es flog vorgestern über Berlin. Vorgestern über Berlin. Den drögsten Kandidaten der Bundesrepublik. Also so richtig. Also du musst nur Olaf Scholz angucken und du hast das innere Gefühl, ich werde schläfrig. Und dann tatsächlich entschieden, weißt du was, wir machen so auf sein ganz, so eine ganz leicht, so eine links, so einen leicht angehauchten linkspopulistischen Wahl, also der Plakat. Ist doch nicht linkspopulistisch, der ist doch nee, nicht die Plakate. Sorry, die Plakate. Nicht Olaf Scholz. Sag nur, die Partei hat den drögsten Kandidaten der Welt. Aber welches Plakat ist denn linkspopulistisch? Von? Na, also so Anhauchen von, also ich meine von der Gestaltung der Aufmachung. Also rote Fläche und ein weißer Text. Und da steht nur eine knallharte Forderung drauf und darunter SPD. Das ist schon Linkspopulismus für dich. Nee, ich finde, das hat du bist auch Angst vor der kommunistischen Gewalt. Ich habe gesagt, das ist einfach, ich finde, ich bin großer, überzeugter Anhänger des Linkspopulismus. Ich glaube, das sollten wir viel mehr tun. Deswegen finde ich sie so gut. Das ist halt nur so ein Anhauch von, was die Linke bisher hauptsächlich gemacht hat, die Partei Die Linke. Und ich finde, das steht der SPD gut, weil die Inhalte sind ja da. Die SPD hat sie immer nur vergramt oder vergrämt oder die Parteispitze war nicht so groß interessiert, dass die Leute mitbekommen, wofür die SPD steht. Bisher. Die Plakate sind auch tatsächlich echt nicht schlecht diesmal, muss ich sagen. Also so vom Eindruck her, die sie machen. Ich finde, die Plakate der Grünen sehen aus wie immer. Ja, die CDU ist auch nur einfach irgendwas von bla bla bla Deutschland. So. Ja, was erwarten wir durch die nächsten beiden Triels? Sind wir schon soweit? Ich muss mal kurz überlegen. Haben wir das Schlusswort besprochen? Die Auswertung können wir uns noch angucken, ne? Ja, das Einzige, was ich noch hätte, ist diese komplett creepige Titelmusik gewesen, die der Ettler gespielt hat. Ich hatte echt den Eindruck, dass gleich noch so eine Puppe auf so einem Dreirad kommt und Peter Klöppel umbringt. Peter Klöppel ist die Puppe auf dem Dreirad. Das wäre es eigentlich gewesen. Der findet 1 Million, habe ich letztens gelesen, auf Wikipedia. Wofür? Für seine Existenz bei RTL. Im Jahr, oder ja. Was? Ja. 1 Million? Ja. Ich hätte, hätte man auch Agrarwissenschaften studieren müssen, ne? Richtig. Kommt ja auch aus Göttingen übrigens, wer es nicht weiß. Aber haben wir schon, glaube ich, tausendmal erwähnt. Nee, also wir hatten sehr viele prominente Göttingerinnen, aber Peter Klöppel war nicht dabei. Peter Klöppel hat in Göttingen Agrarwissenschaften studiert. Krall. Das wusstest du nicht? Nee, das wusste ich nicht. Hä, kennst du die ganzen Göttinger Uni-Absolventen nicht? Doch, Gerhard Schröder. Genau. Hier die Fahrgemeinschaft mit Dieter Bohlen hat Dieter BWL Bohlen. Da studiert. Ja. Ja, und ist dann einige. Kommunist geworden. Nee, oder war er erst Kommunist und ist dann BWL studiert? Ich glaube, so war das, ja. Ja. Ach, Genosse Dieter. Ja, die Auswertung, ja, du meinst diese Runde danach mit Lauke Pedulich, Frauke Pedulich, Ludwig? Nee, ich meinte eigentlich die Forsa-Umfrage danach, wer Ach gewonnen so. Hat. Erwartbar. Also es war eher so gesplittet und es war halt die Präferenz auf Olaf Scholz. Weil er halt einfach, ich glaube, also wahrscheinlich haben die Forsa-Telefonistinnen gefragt, so, wen fanden sie besser? Und dann meinten die Leute, also ich fand die Wand ganz gut. Und dann haben die einfach Olaf Scholz. Also. Aber das war eine repräsentative Umfrage. Das ist nicht ja, 2.500 Leute haben sie aus dem Schlaf ja. geklingelt. Ja, ja, das war schon, also ne, Scholz 35% oder so, Baerbock 30 ja. und Laschet 25, so um den Dreh. Ja. Also schon recht deutlich, also außerhalb der Fehlertoleranz, muss man schon sagen. Spiegelt vermutlich auch die Sympathiewerte ab, so, die so anderweitig abgefragt Ja, mit wurde. Sicherheit, mit so. Sicherheit. Und deswegen weiß ich halt nicht, ob Armin Laschet mit dieser, ich wollte Bitchigkeit sagen, aber es ist, glaube ich, das falsche Wort dafür. Aber dieses, ich glaube, das steht einem Kandidaten der Union einfach nicht. Und das, glaube ich, die Wählerinnen tolerieren das auch nicht. Er hat ja versucht, kurz vor Ende, vielleicht können wir darauf nochmal kommen, nochmal Olaf Scholz abzuzwingen, dass er ausschließt, mit der Linken zu koalieren. Ja, das und ich finde, ehrlich gesagt, er hat das, also... Was man da an Talking Points, wenn man auf seiner Seite steht, haben kann, hat er vorgetragen. Ja. Und sogar relativ energisch. Und trotzdem wirkte das wie so ein völliger Verzweiflungsmove. Ja. Das fand ich total krass, weil er es auch super spät angebracht hat. Ich habe das nicht verstanden, was das soll. Ich habe es nicht verstanden. Ich hatte auch den Eindruck, dass er das versucht hat, auch schnell unterzubringen. Als ihm wäre es quasi kurz, oh fuck, die Zeit läuft ab. Nee, ich glaube, es war besprochen, dass er das zum Ende macht, damit es okay. hängen bleibt im Gehirn. Ich glaube, das wird das. Aber dann hat es zu stark ja. gemacht. Also deshalb, ich fand, es wirkte wahnsinnig verzweifelt. Und jedes Mal, nee, nochmal und so. Und Olaf Scholz hat gesagt, nee, ich gebe dir ein paar Punkte, die habe ich doch gerade genannt, Fussander. Und wenn sie wollen, sage ich ihnen sogar noch, dass ich das, weiß ich nicht, was war da sein Wort noch? Dass ich da sehr beherzt einstehe oder so, ja. oder was auch immer. Das hat, er musste auch nicht mal rumdrucksen und ausweichen, fand ich. Ja. Weil er auf diesen Angriff vorbereitet war. Und der Witz ist übrigens, dass die Leute ihm das halt auch abnehmen. Ob es am Ende so kommt oder nicht, ist eine andere Frage. Und ich glaube übrigens, das haben ja auch einige geschrieben, na, wenn man das jetzt so alles so umsetzt, wie Olaf Scholz das sagt, dann hatte die Koalition de facto doch ausgeschlossen. Glaube ich nicht. Ich glaube, man kann das sehr, sehr gut in einem Koalitionsvertrag genauso hinkriegen, dass alle zufrieden sind. Also ich halte nach wie vor eine Ampel für wahrscheinlicher, weil er das lieber will. Kommt, glaube ich, aber sehr darauf an, wie sich die FDP da gibt. Wenn die wieder so durchdreht wie letztes Mal, wird das halt nichts. Und was dazu kommt, was man, glaube ich, nicht unterschätzen sollte, auch strategischer Sicht, ist, dass gerade, glaube ich, doch sehr viele potenzielle Wählerinnen der Partei Die Linke doch gerade zur SPD tendieren. Ja. Und wenn man die Koalition ausschließt, könnte es halt bedeuten, dass sie dann wieder zurückwandern, weil sie dann noch die Partei drin hätten gerne. Und jetzt wirkt es halt so ein bisschen, als konsolidiert sich das, die schon quasi, also die Wählerinnen, die quasi keinen Bock auf Totalopposition haben, die gerade so ein bisschen zur SPD schwanken, weil sie programmatisch scheinbar sich geöffnet hat nach links, trotz ihres Kandidatens. Und die vergrämt man halt instantan damit. Wenn man sagt, so, nee, mit denen machen wir nicht, dann werden die sich ja sagen, na gut, dann, also, So, und deswegen macht es aus strategischer Sicht auch vor allem im Hinblick, wo die PDL gerade steht, umfragetechnisch. Also im Zweifel ist eine Rot-Rot-Grün auch rein rechnerisch, weil einfach die Linke nicht drin ist im Bundestag im nächsten, mit Pech. So, das kommt so ein bisschen auf Faktoren an und ist nicht ja, eine 5%-Hürde. Es könnte sogar, so. Genau, es könnte sogar sein, und jetzt wird es ganz absurd, dass es am Ende für Rot-Grün reicht. Ja. So. Dafür müssten die Grünen wieder noch ein bisschen zulegen. Und FDP und AfD dürften nicht zu stark von der CDU profitieren. Es ist rechnerisch nicht unmöglich. Kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist nicht unmöglich. Kommt auch auf die, ein bisschen dann wahrscheinlich auf die Erststimmen an. Es gibt ja ein paar Überhangmandate, darf es ja geben, jetzt bei diesem nach neuem Wahlrecht. Da wird man sich für die Zukunft wahrscheinlich was überlegen müssen. Ne? Man wird wohl irgendwie versuchen müssen, gezielt auch mehr Absprachen zwischen SPD und Grünen zu machen und auch wahrscheinlich mit der Linken in Ostdeutschland, um Direktkandidaten durchzubringen, um sich nicht mal aufreiben zu lassen. Ich bin gespannt, dass du sagst, ein paar. Also meine Vermutung ist gerade, dass die CDU trotz allem sehr starkes Erststimmenergebnis haben, also sehr viele Erststimmenkandidatinnen haben. Ja, das glaube ich auch. Aber wenn das zweite Stimmergebnis so bleibt, dann werden wir ja sicher irgendwie 200 Überhangsmandate sehen. Ja, aber es werden nicht alle ausgeglichen. Das stimmt. Also ein paar dürfen unausgeglichen bleiben, das meine ich. Das heißt, klar gibt's das, und auch wenn die CDU da besser abschneidet, gibt's so eine leichte Unwucht nachher im Parlament, und die haben sozusagen mehr Sitze, als sie nach zwei Sitzen zustehen würde, was es ja derzeit nicht gibt, weil ja alle ausgeglichen werden nach dem alten Wahlrecht. Und deshalb ist der Bundestag auch so groß ist, unter anderem. Aber dennoch könnte es sein, dass es für Rot-Grün reicht unter bestimmten Voraussetzungen. Müssen wir mal schauen. Also es ist wirklich echt, muss man auch sagen, es ist eine echt spannende Wahl. Ja. Ist, ach ja, also ernsthaft, also es ist halt der, es ist auch, es fühlt sich trotz dieser sehr, sehr anstrengenden Linksruck, roten Sockenkampagnen von der CSU, CDU, doch nach was an, tatsächlich. Hast du schon gewählt? Nein, also ich habe mich entschieden, ich habe Briefwahlunterlagen angefordert. Mhm. Ich werde tatsächlich aber bis zur letzten Gelegenheit abwarten. Also mit aller Wahrscheinlichkeit werde ich sie persönlich am Freitagabend zum Wahlamt bringen und in die Briefwahlurne selber reinwerfen. Weil Ich gehe hin okay. Und wähle vor Ort. Weil Briefwahl, das ist mir nichts mit. Das ist ja alles auch so anfällig für Betrug und so. Siehst du nicht die ganzen Facebook-Posts, Dennis? Nein. Ich bekomme meine Nachrichten nur noch von Flugzeugballern. Deswegen bin ich jetzt für Frieden mit China und Russland. Wollen wir nochmal kurz erwähnen, dass wir beide Wahlhelfer sind dieses Jahr? Das können wir machen. Also, ich. Da können wir mal ein bisschen drüber berichten. Du machst es ja auch nicht zum ersten Mal, ne? Nee, ich mache das schon länger. Ich bin schon länger im Dienste der Demokratie unterwegs. Oh, Demokratur, Dennis. Demokratur. Also, ich mache es zum ersten Mal, um mir die Impfung zu ergaunern. Ja. Habe ich mich gemeldet und jetzt vergesse mich abzumelden. Tja, das wird noch lustig. Ob da die Leute, die sich da angemeldet haben, weil sie glaubten, die können eine Impfung früher bekommen, das de facto ja nicht gab, wie viele da jetzt davon jetzt abgesprungen sind, mit welchen Gründen, weil einmal verpflichtet kannst du ja eigentlich nur noch abspringen, wenn du, weiß nicht, krank oder tot bist oder anderen wichtigen Grund hast, sonst sind bis zu 25.000 Euro Geldbuße. Geldstrafe. Ich glaube nicht, dass sie das machen werden, weil die nicht die Ressourcen haben, die ganzen OVI-Verfahren zu führen an der Bußgeldstelle. Das stimmt. Daran wird's scheitern. Ein bisschen schade. Nee, nein, ich wollte es auch so eben schon mal machen, und das war aber dann tatsächlich so ein letzter Stups, mich dann nochmal zu melden. Ich werde Briefwahl auszählen. Ja. Als Beisitzer bin ich im Wahlvorstand, also quasi das kleinste Licht. Und die mit der meisten Arbeit. Warum? Naja, also es gibt. Erklär das doch mal, wie läuft das überhaupt ab? Also es gibt es gibt zwei Arten, wo ausgezählt wird. Also es gibt einmal Leute, die in einem Wahllokal sitzen. Das ist klassischerweise Schule, Kita oder eine sonstige öffentliche Einrichtung. Und das beginnt dann für die Leute morgens so gegen 8 Uhr, nee, gegen 7 Uhr. Ich erinnere mich an einen Tag, wo ich mich hier in Berlin in einer, keine Ahnung, in einer der dümmsten aller Entscheidungen entschieden habe, Vorsteher zu werden für einen Wahllokal, für einen Bezirksentscheid, also quasi einen Volksentscheid auf Bezirksebene, der ein Thema behandelte, das nur Kreuzberg, nur in Kreuzberg und dann da auch nur in einer bestimmten Nachbarschaft relevant war. Es ging um Ufa am Landwehrkanal. In Friedrichshain hatte das keine Relevanz. Das spiegelte sich auch in der Wahlbeteiligung ab. Und zwar saß ich da von 8 bis 18 Uhr mit anderen Leuten und es haben, glaube ich, 30 Leute abgestimmt oder so. Das war ein sehr anstrengender Tag. Es ist halt wirklich wenig passiert. Aber warum war das anstrengend? Hat man nicht, man nimmt doch Kuchen mit. Ja, natürlich. Man kann es auch den ganzen Tag nicht essen. Also du willst ja irgendwie, und so Wählerinnen sind dann doch schon genug Ablenkung. Irgendwas ist immer zu tun. Dafür waren wir mit Auszählen relativ schnell durch. Aber es ist so der Zeitrahmen. Also du, wenn du in einem Wahllokal bist, dann musst du halt als Vorsteher bist du als erstes da. Das heißt, du bist dann irgendwann um 7 bist du da und um 7.30 Uhr trödeln deine anderen Leute rein. Und meistens musst du noch vielleicht ins Wahlamt und Sachen mitbringen, abholen. Oft sind sie schon da, aber prinzipiell ist dann quasi die halbe Stunde drauf, den Klassenraum ausräumen, zur Seite stellen, Wahluhren aufstellen, diese Sichtschutze ausstellen, die Fahnen aufhängen, das ist immer ganz wichtig, der Arsch guckt immer auf die Deutschlandfahne des Bärens. Das wird auch bei der Briefwahl getan. Also, wenn du den Briefwahlraum, der wird wie ein normales Wahllokal eingerichtet. Das heißt, da kommen die Fahnen rauf, da kommt ein Muster an die Wand, da kommt noch ein bestimmter Zettel an die Wand, das quasi die Bekanntmachung ist. Und du richtest den Raum ein und dann stellst du noch draußen ein paar Aufsteller auf, damit die Leute was finden und dann wartest du, dass die kommen. Und um 8 kommen tatsächlich immer die ersten. Also, du hast immer wirklich so Punkt 8, 8.30 Uhr, so den ersten Schwung. Und dann passiert lange nichts. So, und dann kommen die Leute. Kann ich gut verstehen. So ein Typ bin ich auch. Wählen gehen, Brötchen holen, frühstücken. Genau, das ist der erste Schwung. Für die Menschen in einem Briefwahllokal geht es erst um 15 Uhr los. Aber für beide gilt, erst ab 18 Uhr wird ausgezählt. Das heißt, selbst quasi bei den Briefwahllokalen ist das nicht so, du hast quasi deine Menschen, die du auszählst, haben gewählt. Punkt. Da hast du eine Mülltonne/Urne, die ist versiegelt und da sind schon die ganzen Briefe drinnen. Was aber jetzt gemacht werden muss bei einer Briefwahl, damit es quasi zu 18 Uhr mit der Auszählung losgehen kann, müssen die Wahlscheine von den Stimmumschlägen getrennt werden. Das heißt, wenn ihr Briefwahl macht, dann tut der, also ich kann das ja mal rausholen, ich habe es mal hier, es gibt ja ich guck mal, ist ganz blau oder rot? Genau, es gibt einen blauen Umschlag und da kommen tatsächlich eure Stimmzettel rein. In denen darf nichts anderes sein als eure Stimmzettel und die Stimmzettel darf auch nichts draufgeschrieben werden, nur wirklich eure Stimmen. Dieser Stimmzettel ist quasi auch dasselbe, was ihr in einem Wahllokal in die Urne werfen würdet. Und was ihr dazu packt, ist quasi euer Wahlschein, der bescheinigt, dass ihr wählen dürft, und das packt ihr ja mit dem blauen Umschlag und dem Wahlschein in den roten Umschlag. Und was quasi die Briefwahlhelferinnen vorfinden, sind ganz viele rote Umschläge in dieser Urne. Die sind quasi vom Bezirkswahlamt schon vorgefiltert, weil auf den Umschlägen steht schon das Wahlbezirk drauf. Und das ist die erste Aktion, die du um 15 Uhr nach quasi Aufbau machst, ist quasi die Urne einmal umkippen und auftrennen. Und bei dieser Gelegenheit, was du halt tust, ist tatsächlich, in diesem Moment sind quasi beide noch miteinander verbunden. Und du prüfst den Wahlschein, ob er unterschrieben ist. Und wenn das der Fall ist und der Wahlschein auch nicht gesperrt ist auf einer Liste, es kann sein, dass der Wahlschein gesperrt ist, gibt eine Liste, dann wirft man quasi stellvertretend den blauen Umschlag in die neu versiegelte Urne. Und ab dann ist quasi keine Nachverfolgbarkeit mehr vorhanden. Für den Fall, dass der Wahlschein, weiß nicht, irgendein Fehler ist, gesperrt ist, whatever, wird der blaue Umschlag zur Seite gelegt und kommt nicht in die Urne rein. Und das geht relativ zügig, dass man so ein bisschen Pause bis 18 Uhr und dann Punkt 18 Uhr kann man quasi die Urne entsiegeln und die Auszählung beginnen. Das heißt, man und das gilt dann quasi für beide, Brief als auch Vorortwahl. Man kippt die um und reißt die auf, die blauen Umschläge. Und bei der Briefwahl muss man aufpassen, dass da nicht irgendwas zusätzlich noch drin ist. Das ist ja schon mal eine Glitterbombe. Das macht den nicht ungültig, sage ich nur. Aber man sollte es nicht tun. Und was man gucken muss, ist, dass der blaue Umschlag ordentlich verklebt ist. Weil sonst das Briefwahlgeheimnis oder das Wahlgeheimnis gefährdet sein könnte. Und dann gibt es dann so lustige, dann wird dann abgestimmt, ob der dann zugelassen wird oder nicht, whatever. So. Und dann reißt man die blauen auf und sortiert die Zettel tatsächlich. Also wir reden bei Berlin von 5 Zetteln. Und die müssen einmal aufgeteilt werden. Die werden erstmal auf Haufen geworfen. Wenn mal kurz, also ja. Bundestagswahl, ne, ist ein Zettel. Richtig. Dann haben wir hier Abgeordnetenhauswahl. Ja, ein Zettel. Ist ein Zettel. Dann haben wir die Bezirksverordnetenversammlung. Ja. Ist ein Zettel. Wir haben den Volksentscheid. Hier. Volksentscheid ist ein Zettel. Und was haben wir noch? Abgeordnetenhaus sind zwei Zettel, sind getrennt, Erst- und Zweitstimme. Echt? Ach so. Ja, okay. Ja. Das habe ich gerade. So. Deswegen hatte ich 5. Ich hatte ja auch gerade, wir können vier Sachen machen. 2 mit jeweils 2 Stimmen, aber insgesamt hast du auf Bundesebene 2 Stimmen, auf Landesebene hier in Berlin 2 Stimmen, dann nochmal Bezirk 1 Stimme und 1 Stimme im Volksentscheid. Also hast quasi. So, bevor wir jetzt reingehen in diese Untiefen und in, ich sag mal, das will ich für Feinschmecker, wie man die Zettel dann am besten sortiert und zählt. Nee, das ist ja auch nicht relevant. So. Nee, ich wollte sagen, das kann man durchaus noch machen, aber ich wollte eigentlich erst was über andere. Aber wir können ja auch erstmal das machen. Also erstmal trennt man die Zettel. Ja. Und dann trennt man die Zettel, je nachdem, was draufsteht? Nein, du. Nach Parteien? Nee, also du zählst jetzt erst die Bundestagswahl aus. Und das heißt, du sortierst erst nach Zweitstimme. Okay. Das heißt, du machst einfach Haufen mit den Parteien. Und das bedeutet, dass du am Ende so 20 Haufen hast. Wobei für die großen Parteien, also du stellst die Tische zusammen, hast wirklich sehr viel Fläche und kannst ablegen. Und wer cool ist, legt die schon in Zehnerhaufen. Also das heißt, einer legt die hin und einer guckt mal, dass ihr so einen Zehnerhaufen die schon mal zusammenlegt. So. Ja. Was das Auszählen einfacher macht. Aber erstmal sortieren. Und dann erst am Ende werden die Haufen gezählt. Und das heißt, beim Zählen der Haufen ist es so, einer zählt sie erstmal. Und dann wird nochmal gezählt zur Sicherheit. Und wenn das übereinstimmt, wird das notiert. Und dann geht's zur nächsten. Dann wird wieder sortiert, dann wieder erststimmen und dann die genaue Reihenfolge kann ich nicht sagen, die ist aber festgelegt, de facto, weil. Und der Volksentscheid, glaube ich, kommt als letztes tatsächlich. Und der wird aber auch einfach so auszuzählen sein, weil du quasi nur 2 Haufen hast. 3 Haufen mit ungültig. So. So. Jetzt sagst du, das wird ausgezählt und da gibt's Vorgaben. Ja. Wie ist denn das überhaupt? Wie ist denn so ein Wahlvorstand? Also bei mir steht, ich bin jetzt bestellt als Wahlvorstand und als Beisitzer in einem Vorstand. Beisitzer kenne ich auch, gibt's auch im Fußballverein, gibt's auch Beisitzer im Vorstand. Was gibt's denn da noch? Es gibt und den, was sind die Funktionen der Leute? Es gibt den Wahllokalvorsteher, also den Vorsteher und den jeweiligen stellvertretenden Posten. Diese Person übernimmt die Verantwortung. Das heißt, und übernimmt auch dann so Sachen wie das Koordinieren des Vorstandes, des kompletten Vorstandes. Das heißt, ruft mal vorher an, klärt, wann wer kommen soll, wie irgendwas noch organisiert werden muss oder umgefahren werden muss. Und so solche Sachen halt. Und die Person ist quasi, hat dann auch de facto das Hausrecht inne für das Wahllokal. Dann gibt es die Schriftführerin, den Schriftführer und diese Person führt das Protokoll. Das ist jetzt auch nicht so eine komplizierte Tätigkeit, weil das Protokoll ist ein Vordruck, aber man muss es halt, man muss Geduld haben und muss halt gut lesen können, weil so 1-2 Sätze sind immer ein bisschen ganz komisch formuliert und muss man wirklich checken, dass man das gerade richtig ausfüllt. Weil das quasi, weil man dann auch die Verantwortung dafür trägt, dieses Protokoll. Und dann gibt es Beisitzerinnen und die sind quasi, unterstützen den Wahlvorstand. Und das heißt, es ist tatsächlich so, dass dann auch alle mit auszählen. Der Einzige, der oft dann einfach daneben sitzt, ist halt der Schriftführer, die Schriftführerin, weil die quasi immer das Protokoll in der Hand hat und es auch nicht aus der Hand geben darf. Und einfach da den Blick halt. Aber sonst zählen alle mit aus. Und das sind ungefähr die Aufgaben. Aber die Beisitzerin, deren prinzipielle Aufgabe ist einfach wirklich das Auszählen. So. Jetzt natürlich die wichtigste Frage, Dennis. Ja. Wie lang dauert das denn alles? Ja. Also ich glaube, dass wir nicht vor Mitternacht zu Hause sind. Definitiv nicht. Das dauert. Also gerade wenn du einen Vorstand hast, der ein bisschen unerfahren ist und sich verzettelt, dann dauert es länger, weil nach Hause geht man erst, wenn quasi die Zahlen aufgehen und alle Ergebnisse gemeldet sind. Dann geht man erst nach Hause und dann wird man auch erst entlassen vom Vorstand, vom Vorsitzenden, vom Vorsteher oder von der Vorsteherin. Und das kann da dauern, kannst ja rechnen. Also du musst halt, ich weiß gar nicht, wie viele Stimmen in einem Briefwahllokal sind. Ich meine, es waren so knapp 2000 letztes Mal. Ich kann mich auch gerade irren. 1000 oder 2000, irgendwo in der Range. Man wird aber mal schauen müssen, kann ich mir vorstellen, dass dieses Jahr auch ein bisschen, ich meine, hier haben sich, also Wahlhelfende sind immer heiß begehrt, aber sie sind selten vorhanden und jetzt haben sich vielleicht viele gemeldet, die gar nicht kommen wegen dieser Impfsache und dann hast du jetzt auch einen hohen Briefwahlanteil. Richtig. Ich kann mir vorstellen, dass die Briefwahllokale stärker belastet sind als in den letzten Jahren. Es wird auch definitiv mehr Briefwahllokale geben, weil ich gucke gerade auf mein und mein Briefwahllokal ist ja in einer Range, die es letztes Mal definitiv noch nicht gab. So. Von der Nummer her. Und dementsprechend, aber du willst halt gucken, dass du es halt ein bisschen verteilst. Und also ich meine, ich glaube 2000 wird es dann sein. Und das heißt, du musst halt 2000 Zettel sechsmal sortieren. So. Also du musst sechs Durchgänge hast du. Und dann halt zählen und sicher sein und, genau, und zwischendurch diskutieren. Richtig. Was ist denn jetzt, ist das jetzt gültig oder nicht? Kann man den Wählerwillen hier drauf erkennen oder nicht? Und ich würde vermuten, wir haben zum Glück ja nicht kumulieren und panaschieren. Also wir haben keine Kommunalwahl westdeutschen Types. Dass du pro Wahlgang ungefähr so eine halbe bis dreiviertel Stunde brauchst. Für Sortieren und Auszählen. Und dann kannst du es ja ausrechnen, wie lange das ungefähr braucht. Das ist tatsächlich, diesmal wird es ein bisschen anstrengender und ich würde vermuten, dass der eine oder das andere Lokal tatsächlich auch nicht vor Mitternacht fertig sein wird. So. Und es gibt Erfrischungsgeld, Dennis, und eine Urkunde von Horst. Genau, es gibt einerseits eine Bescheinigung, es gibt dann Erfrischungsgeld, das ist jetzt auch nochmal erhöht worden, aber es ist für Briefwahl wählen, also für Briefwahl Auszählende ist das geringer, als wenn du den ganzen Tag im Lokal stehst. Und es gibt, ich guck mal gerade, wie hoch das Erfrischungsgeld ist gerade. Das ist natürlich, es ist kein Lohn. Also es ist einfach nur eine Art, ja, also davon kann man sich Snacks kaufen und sich gut vorbereiten und sich was Leckeres zu trinken mitnehmen. Aber das beträgt 50 Euro bei Briefwahlauszählung und 60 Euro bei im Lokal. Und es gibt, wie ich sehe gerade noch, es gibt nochmal 20 Euro extra, wenn man bei der Schulung teilnimmt, als Vorstehender oder Schriftführende. Das heißt, ich werde 70 Euro abkassieren. Ja. Weil ich die Schulung eigentlich nicht mitmachen müsste, aber ich wurde trotzdem eingeladen. Genau. Es kriegt aber nicht jeder so viel. Menschen im öffentlichen Dienst kriegen weniger. Ja. Also wenn du irgendwo angestellt bist bei der Behörde oder Beamter oder so, dann kriegst du weniger Erfrischungsgeld. Dafür aber einen Tag Sonderurlaub, ja, wenn du die Bescheinigung von Horst vorlegst. Richtig. Genau. Ja. Ja. So, viel mehr gibt's gar nicht zu sagen. Nö, und geht wählen, und so Wahlhinweis, also mach's den Leuten nicht halt nicht anstrengend. Kreuzt halt ordentlich an, also macht wirklich ein X und wenn ihr euch verwählt habt, ist kein Problem, ist nicht schlimm, wirklich sauber quasi übermalen und dann ein neues X an die richtige Stelle machen. Das erkennen die Leute, alle sind drüber happy, kann man schnell machen, keine Notizen, nichts, was irgendwie für quasi eine Abstimmung im Vorstand sorgt. Euer Wille muss erkennbar sein. Stellt euch die Frage, wenn ich das jetzt meiner Mutter in die Hand drücke oder meiner Oma oder wem auch immer, würden die erkennen, was ich damit sagen will? Genau, das ist das Wichtigste. Und noch andere Sache ist einfach, macht keine Selfies im Wahllokal, weil das eigentlich die Konsequenz, also wenn ihr quasi euren Stimmzettel fotografiert, ist das Wahlgeheimnis gebrochen und ich habe schon Leute ihre Wahlzettel zerreißen lassen, deswegen. Also ich habe gesehen, dass sie mit Blitz ein Selfie in ihrer Wahlkabine gemacht haben und ich habe quasi die Abdeckung der Wahlurne nicht weggemacht, habe ihnen gesagt, sie müssen diesen Wahlzettel jetzt gerade bitte vernichten, sie kriegen einen neuen, weil das Wahlgeheimnis nicht gewahrt ist. Ja, das war auch von meiner, also ich war halt, habe dann in dem Moment pedant gespielt, aber ich fand es wichtig, so in dem Moment. Ja. Finde ich auch völlig okay. So. Und sonst, ja, seid einfach, überlegt euch vorher was, seid in der Wahlkabine schnell, weil im Zweifel gerade so Peakzeiten, nachmittags, vormittags, abends, da warten viele Leute, habt einfach auf dem Schirm, was ihr wirklich wählen wollt, seid vorbereitet, nehmt bitte keinen Bleistift, wenn ihr einen eigenen Stift mitbringt, das ist soweit okay, aber das darf kein Bleistift sein, und sonst geht wählen, so, das ist das Wichtigste. Oder und wenn ihr Kinder habt, scheißt auf die Briefwahl. Ist viel bequemer, weiß ich, klar, alles, aber nehmt die einfach mit ins Wahllokal. Macht Spaß. Zeigt denen, dass man halt wählen gehen kann. Ja. Die dürfen halt nur bis zu einem gewissen Alter mit in die Wahlkabine, weil die sonst lesen könnten, was man wählt. Aber das ist einfach auch interessant für die und man kann denen so ein bisschen erklären, dass man tatsächlich, jetzt ist das hier ist der Akt der Wahl, das passiert ja auch nur ganz selten und so. Macht das. Lohnt sich. Ja, so viel mehr haben wir jetzt gar nicht mehr auf der Uhr, ne? Haben wir, hast du sonst noch ein wichtiges? Nee. Nur eine sehr dann politische Sendung heute. Sehr politische Sendung. Ich würde sagen, so machen wir auch direkt weiter. NDR 1 Niedersachsen. Mit Michael Turnau. Im Anycast. Hier ist wieder NDR 1 Niedersachsen mit Michael Turnau im Anycast und wir haben für euch natürlich wieder die drei super Rubriken hier zusammengefasst und wollen ganz kurz mit euch durch diese kleine Nachrichtensendung gehen. Dennis, die Anycast-Aktie der Woche, was ist die denn? Das ist die Eckart-Ziegler Strahlen- und Medizintechnik AG. Oh. Kann man kaufen. 122,20 € ist der aktuelle Kurs, leicht gesunken. Aber wir wissen, in diesen harten Zeiten ist Medizintechnik immer ein sicheres Pferd und Finanzen.net sieht das auch ganz positiv. Kommen wir zum Anycast Cancelbarometer. Das Anycast Cancelbarometer meldet Regelzüge. Vorsicht bei der Abfahrt. Und die Anycast Eurojackpot Vorhersage? 3, 11, 15, 35, 36 und die Eurozahlen 1 und die 7. NDR 1 Niedersachsen mit Michael Turnau im Anycast. Eurojackpot übrigens, gutes Stichwort. Die Regeln werden geändert. Nein, wirklich? Doch. Skandal. Ja, ab März 2022, ja. Ich schicke dir mal direkt den Link für die Shownotes zu, ab März 2022. 120 Millionen? Ja, 120 Millionen statt 90 Millionen, dafür muss man aber auch nicht mehr bei den Eurozahlen nicht mehr 2 aus 10, sondern 2 aus 12. Das heißt, die Gewinnwahrscheinlichkeit sinkt auch von 1 zu 95 Millionen auf 1 zu 140 Millionen. Ah, das ist, dann mache ich ja nicht mehr mit. Keine Ahnung, was das bedeutet. Also, ich hätte nie gerechnet, jemals beim Euro-Jackpot mit zu gewinnen, aber es fühlt sich halt nicht so assi an wie 6 aus 45, das zu spielen. Ja, man tut doch, man macht doch was Europäisches. Genau, es ist Europäisches, es ist was Kosmopolitisches. Genau. Gewinnen aber trotzdem ziemlich häufig Menschen aus Deutschland. Ja. Könnte daran liegen, dass hier so viele wohnen. Man weiß es nicht genau. Ansonsten bleibt eigentlich nur noch zu sagen, Vorsicht! Vorsicht, Rosamunde Pilcher-Fans, aufgepasst, aggressiver Sexdelfin vor Cornwall gesichtet. Dass du hier kein so ein sexy Flipper-Geräusch hast auf dem Soundboard. Warte mal, sexy Flipper. Doch, hier. Keine Bremsen, Martin Schulz. Also was ist denn passiert? Passiert ist Folgendes. Da ist ein Delfin vor Cornwall gesichtet worden und ist in eine Gruppe von Menschen reingefahren, die da am Schwimmen waren, hat die angestupst. Natürlich hat die Bild-Zeitung den aggressiven Sexdelfin genannt. In Wirklichkeit geht dann aus dem Artikel hervor, kann man sich gerne durchlesen, wenn man mag, dass der sich halt verlaufen hat und das sind sehr soziale Wesen und so kann er versucht haben, Anschluss zu finden an die Gruppe. Oder es kann auch tatsächlich eine sexuelle Annäherung gewesen sein. Das ist aber sozusagen Teil des Annäherungsversuchs, den Delfine generell machen wollen und wenn sie sich in die Gruppe einfügen wollen. Also alles halb so wild. Trotzdem, aggressiver Sexdelfin vor Cornwall. Das ist auch das Wurst auf Sommerloch-Tiere. Ich habe noch eine Sache, über die habe ich gar nicht mit dir gesprochen. Ich weiß nicht, ob wir da noch bereit dazu sind. Du musst mir sagen, was ist, dann kann ich es auch beurteilen. Mir ist neulich was aufgefallen. Es gibt eine Sache nur noch ganz selten und früher gab es die häufiger. Und ich glaube, Anstand, diese Sache, Moral. Diese Sache hat, wie sagt man denn? Also, seitdem es das nicht mehr gibt, ist unser Leben ein anderes und auch das in die Stadt gehen, das Einkaufserlebnis an sich hat sich geändert. Und ich kann mir vorstellen, dass ein Teil des Niedergangs der deutschen Innenstädte nicht nur mit den großen Einkaufszentren vor der Stadt oder auch den Gewerbegebieten, wo sich die großen Supermärkte niederlassen, vor den Kleinstädten und Dörfern zu tun hat, sondern auch damit. Denn wovon rede ich, was es nicht mehr so häufig gibt? Aber wenn es es gibt, dann hat es auch so einen ganz bestimmten Geruch und strahlt einen ganz bestimmten Charme aus. Du meinst aber jetzt dieses örtliche Karstadt oder Hertie oder so? Ja, die hatten sowas früher. Nee, die hatten sowas früher, heute aber nicht mehr. Deshalb sind die heute nicht mehr so cool oder nicht mehr so kuschelig wie damals. Weißt du, was nämlich fehlt? Die Fressabteilung? Der Kaufhausteppich. Ja, Charme, also es gibt Gebäude, die haben ihren Charme vor allem durch ihren Teppich. Und die hat immer einen ganz bestimmten Geruch. Ja, Mischung aus so verstaubter Text, also Chemiereiniger und Ja, aber ne, und viel auch. Sehen immer sehr schnell sehr mitgenommen aus. Ja. Es riecht auch immer in diesen Läden immer so ein bisschen nach Staubsauger, weil man auch ständig halt mit dem Staubsauger drüber muss. Das fügt, aber ich finde insgesamt, und es dämpft natürlich die Geräusche so ein bisschen, aber insgesamt gibt es mir so ein bisschen eine Ruhe, so ein Kaufhausteppich. Das habe ich nicht. Wenn ich jetzt bei Karstadt stehe, oder in einem anderen Laden, sag ich mal, in der Töpfeabteilung, da halte ich mich öfter mal auf in meiner Freizeit, dann habe ich nicht so die Ruhe wie in kleineren Läden mit so einem Teppich, wo es noch diesen Kaufhausteppich gibt. Naja. Weißt du, wo es den Kaufhausteppich noch gibt? Weiß ich nicht. Wer hat den denn? Ich mache jetzt mal einen Unterschied. Du kennst doch den Ikea in Lichtenberg. Ja. Gibt es da Kaufhausteppich? Teilweise. Ja, aber nicht so richtig in der Möbelausstellung. Das stimmt. Ne, nicht so richtig. Ist aber eher so ganz kalt und man fühlt sich immer gestresst, so viele Leute hier. Sprich doch nicht von diesen Möbelhäusern, oder? So allgemein. Wann warst du das letzte Mal bei Möbelkraft in Gesundbrunnen? Möbelkraft in Gesundbrunnen? Da war ich noch nie. Großer Fehler. Möbelkraft? Das Haus haben die getauscht. Ja, das Haus haben die getauscht. Früher war Möbelkraft, ich glaube, was ist denn das da hinten? Südkreuz oder so? Ja. Und da ist ein Höffner. Und die haben diese Häuser getauscht. Warum auch immer. Wahrscheinlich bei RTL. Und bei Möbelkraft in Gesundbrunnen, da gibt es noch einen Kaufhausteppich. Und das ist eine ganz andere Experience, wenn du da durchläufst. Und der Möbelkraft in Gesundbrunnen, ich kann auch echt nur raten, da hinzugehen, weil das ist wirklich so ein richtig cooles, oldschooliges Einkaufserlebnis. Das habe ich letztens mitgemacht, auch andere. Und ohne, dass es schlecht ist, ne? Ohne, dass man denkt, sondern es ist einfach so. Und man nimmt es so hin, weil die ganzen Sachen, die da angeboten werden, sind natürlich nicht alt, das ist natürlich modern. Aber so, wie es aufgebaut ist, wo man langläuft und wenn man erst auf diese geile Rolltreppe kommt. Meine Güte. Ich war in einem Pokodomäne, und zwar. Ja, das ist das, wo früher Daniela Katzenberger für Werbung gemacht hat. Ja. Und jetzt die Schwester bei Hausmeister Krause gespielt hat. Ja. Ich guck mal gerade. Ich war hier? Oh ja, und zwar welcher Stadt ist das? In Mariendorf. Zwischen Langwitz und Mariendorf gibt es ein Poco. Das ist unten ist das Tempelhof noch? Ist das schon Streglitz? Nee, sorry, nicht Streglitz. Ich meine, ist das, doch, ist Streglitz, ja. Und da hast du auch dieses Oldschool und Teppich und auch die Möbel sind, ja, schon modern, aber sehr kleinbürgerlich eingerichtet insgesamt, von der Anordnung auch, aber in einem Gebäude, das nur so 1,80 Meter hohe Decken hat. Und zwar mehrstöckig. Ach du Scheiße. Das gibt dem Ganzen nochmal eine andere Art von Immersion. Dieser Experience. Da kann ich ja nicht mal ausgestreckt laufen dann. Das sind 2 Meter oder so, aber das sind halt Decken, da kann ein großer Mensch ohne Probleme an die Decke fassen. So tief sind die. So. Und das gibt dem nochmal einen anderen Feeling, weil das ist auch das andere Problem. Also gerade so ältere Kaufhäuser hatten halt niedrige Decken. Und du hattest halt nicht dieses Gefühl, dass du verloren bist in so einem weiten Raum, sondern wo heute diese Läden gerade so Neubau, so gerade so Hipster-Edekas, so vom Kaufmann geführte Edekas, so 7 Meter hohe Decken, Regale aber nur 1,20 Meter hoch. Und du hast das Gefühl, dass du irgendwo im Nirgendwo verloren bist. Da bin ich kein Fan von. Ja. Regale bis zur Decke. Aber das ist mir zu viel. Wollen wir das so machen? Pass mal auf, wir gehen mal zu Möbelkraft in Gesundbrunnen. Ja, machen wir mal. Nimmst du mal ein Aufnahmegerät mit, dann laufen wir da mal durch. Und dann fahren wir auf dem Rückweg, gehen wir zu Currybaude. Ja, ob die was Veganes haben? Ja, Fritten wahrscheinlich. Ah, sehr gut. Das reicht mir. Ja, damit ist das beschlossen und verkündet. Der Kaufhausteppich. Erzählt uns in den Kommentaren von euren liebsten Geschichten, die ihr mit dem Kaufhausteppich verbindet, im Kopf habt. Denkt dran, gebt uns eine nette Bewertung bei Apple Podcasts oder empfehlt unseren Podcast anderen Menschen, damit die ihn hören können. Und damit ist, glaube ich, jetzt für diese Woche schon alles gesagt. Ich bin auch immer noch sauer, dass du mir den Doppler-Effekt-Gag letztes Mal kaputt gemacht hast durch Weitersabbeln. Aber ist gut. Komme ich drüber weg. Also, sorry, aber. Tschüss. Tschüss.